Eieieiei, ich hoffe, ihr sitzt schon alle in euren Atomschutzbunkern oder seid zumindest dabei, euch einen zu bauen, falls ihr noch keinen habt. Denn die politische Lage zwischen Nordkorea und den USA steht auf wackeligeren Beinen als mein alter Wohnzimmertisch. Gut, vielleicht ist es noch etwas zu früh, sich darauf zu freuen, dass Fallout 5 ein Live-Action-Rollenspiel wird. Insbesondere, weil beide Streitparteien ab und an einen kleinen Schritt aufeinander zugehen. Dennoch gibt es schon ein paar Punkte, die dafür sorgen, dass diese Auseinandersetzung einiges an Konfliktpotenzial besitzt und eine größere Eskalation droht als beim Beef zwischen Bushido und Kollega. Als erstes wäre da wohl das nordkoreanische Kernwaffenprogramm zu nennen, welches die Grundlage für die angespannte Situation ist. Der pakistanische Ingenieur Abdul Qader Khan hat es um 2004 anscheinend für eine akzeptable Idee gehalten, geheime Pläne an Nordkorea zu verkaufen. Und spätestens seitdem die Nordmänner Koreas 2006 eigenen Angaben zufolge das erste Mal eine Kernwaffenexplosion erzeugt haben, werden sie von vielen Staaten zumindest etwas kritisch beäugt. Aber internationale Kritik hin, UNO-Sanktionen her. In den vergangenen Jahren wurden munter weitere Kernwaffentests durchgeführt und die Entwicklung vorangetrieben. Ich bin sicher, die meisten von uns kennen bestimmt 1 bis 3000 Memes über diese Tests und wissen, dass die Raketen nicht immer ganz das gehalten haben, was die nordkoreanische Regierung versprochen hat. Aber trotz alledem gibt es einen beständigen Fortschritt im Kernwaffenprogramm. Das haben Kim und seine Freunde vor ein paar Wochen zum Anlass dafür genommen, den USA mit einem Angriff auf die Pazifikinsel Guam zu drohen, auf der sich eine US-Militärbasis befindet. Doch wer würde auf so einen Angriff äußerst empfindlich reagieren und ist zurzeit der Oberbefehlshaber der mächtigsten militärischen Streitmacht der Welt? Sagt es mit mir, 3, 2, 1, Donald Trump. Und ja, der Mann wird von fast sämtlichen Medien in regelmäßigen Zeitabständen durch den Kakao gezogen, als wäre er eine Praline. Und man muss bei aller Liebe schon zugeben, dass er nicht gänzlich unverschuldet nun mal ein relativ leichtes Ziel für Parodien und Witze ist, da er den Bogen des Öfteren leicht überspannt. Auch in der aktuellen Konfliktsituation äußert Trump sich ziemlich kontrovers. Immerhin hat er gedroht, Feuer und Zorn über Nordkorea zu bringen, falls Kim ihm mit irgendwelchen Ansagen weiter auf der Nase rumtanzen will. Dabei sollte man sich als Diplomat doch nicht aufführen wie ein Rapper, der gerade Beef mit einem Konkurrenten hat. Ich meine, selbst Kool Savage und Echo haben sich nicht mit Atomwaffen bedroht. Natürlich muss ein amerikanischer Präsident irgendwie auf so eine Drohung Nordkoreas reagieren. Und Stärke zeigen ist auch durchaus legitim. Die scharfe Wortwahl und der Aufbau einer Drohkulisse wirken hier aber wohl kaum deeskalierend. Das Szenario, dass zwei Parteien, die über Kernwaffen verfügen, in einen Konflikt geraten, erinnert in vielen Punkten an den Kalten Krieg. Es ist ein Mexican Standoff, bei dem man mit dem Abfeuern seiner Waffe nicht nur den Gegner, sondern auch sich selbst und viele Unbeteiligte trifft. Vielleicht ist 40 Chess God Emperor Daddy Trump aber ein geschickterer Diplomat, als ich ursprünglich gedacht habe. Denn Nordkorea hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass man Guam vorerst nicht angreifen wolle. Trump reagiert auf das vorläufige Eindenken des koreanischen Diktators mit diesen Tweets. Kim Jong-un hat eine sehr weise und gut durchdachte Entscheidung getroffen. Die Alternative wäre sowohl katastrophal als auch inakzeptabel gewesen. Ist Kim Jong-un vielleicht generell ein rationaler, weiser Mann? Wenn man sich über den kleinen Racker informieren möchte, stellt man relativ schnell fest, dass es kaum richtig sichere Infos gibt. Selbst über den Zeitpunkt seiner Geburt wurde lange gerätselt, aber mittlerweile gilt der 8. Januar 1984 scheinbar als relativ sicheres Datum. Schenkt man den Geschichten seiner Tante Glauben, hat der junge Kim Jong-un bereits im Alter von 8 Jahren eine Generaluniform geschenkt bekommen und genießt seitdem das Ansehen militärischer Führungskräfte. Außerdem soll ihm von da an bewusst gewesen sein, dass er irgendwann mal der oberste Führer seines Landes werden wird. Das wurde er dann auch mit Mitte 20. Und spätestens seitdem wird Kim Jong-un innerhalb der Demokratischen Volksrepublik Korea augenscheinlich wie ein Gott gehuldigt. Es gibt sicher wenige Menschen, die in so jungen Jahren wirklich verantwortungsvoll mit so viel Einfluss umgehen können. Ob das Ganze bei ihm zwangsläufig in Größenwahn und Egomanie mündet, kann ich zwar nicht endgültig beurteilen, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wie heißt es so schön? Übermenschliche Macht erfordert übermenschliche Vernunft. Und ob der Diktator Nordkoreas eine, zwei oder keine dieser Eigenschaften besitzt, kann zumindest in Frage gestellt werden. Besonders, wenn man einen Blick auf sein Land wirft, in dem hin und wieder mal ein bisschen Volkstrauer verordnet wird. Fakt ist, dass auch wenn sich die akute Bedrohungslage im Moment etwas zu entspannen scheint, die Grundproblematik bestehen bleibt. Nordkorea treibt seine Kernwaffenprogramme immer weiter voran und die Vereinigten Staaten zeigen auch keine Anzeichen dafür, dass sie ihre weltweit verteilten Militärbasen auflösen oder eine Abrüstpolitik in die Wege leiten werden. Die USA liegen beim Militäretat nach wie vor mit so großem Abstand auf Platz 1, dass sie mehr für Militär ausgeben als die nachfolgenden 9 Nationen zusammen. Das Selbstverständnis der USA als globale Supermacht führt zu latenten Spannungen und einer Bedrohung der Unabhängigkeit kleinerer Staaten, die sich wie Nordkorea dann im Zweifel nur mit Kernwaffen zu wehren wissen. Die geopolitische Situation muss sich deswegen langfristig ändern. Für den Moment sollten Donald und Kim sich ein Beispiel an Farid Bang und Flair nehmen und das Kriegsbeil begraben. Eilmeldung, Eilmeldung. Kurz vor dem Upload dieses Videos scheint eine schnelle Schlichtung des Konflikts leider sehr unwahrscheinlich. Südkorea und die USA haben heute gemeinsam ein militärisches Manöver durchgeführt, welches Nordkorea als Provokation und die Vorbereitung einer Invasion ansieht. Ein Sprecher der nordkoreanischen Volksarmee kündigt an, dass man mit rücksichtsloser Vergeltung und Bestrafung reagieren werde. Die Situation ist also erneut sehr angespannt und kritisch. Als Normalbürger kann man akut nicht viel unternehmen und die Nordkoreaner hatten bei der Wahl ihres Regierungschefs auch kein wirkliches Mitspracherecht. Bleibt also zu hoffen, dass Kim Jong-un keine Selbstmordfantasien entwickelt und seine Kriegspläne gegen die USA in die Tat umsetzt oder dass Trump unbedacht den roten Knopf drückt. Also Freunde, lasst euch nicht mit Atombomben bewerfen und bleibt logisch.